Auf die Frage, ob er die Situation in der DDR für gefährlich halte, erklärte er: Ich denke nicht. В сравнении с нашими трудностями, я думаю, это несопоставимо. Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику, того трудности не должны пугать. Это нормально. Er dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung. Dass Gorbatschow meint, auch in der DDR müssten Impulse aus der Gesellschaft aufgegriffen werden, ließ eine andere Bemerkung erkennen. Я уверен, то, что нужно в каждой стране, каждый народ будет определять, что ему делать. Ich bin sicher, dass jedes Volk selbst bestimmen wird, was in seinem eigenen Land notwendig ist. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, wir kennen unsere deutschen Freunde gut, их способность, ihre Fähigkeiten, и осмысливать, ihre Fähigkeit, das zu durchdenken, и учиться у жизни, und vom Leben zu lernen, и прогнозировать политику, und die Politik и вносить коррективы, entsprechende Korrekturen einbringen, тогда, когда это нужно, wenn das notwendig ist. И мы к ним относимся с полным доверием. Und wir haben volles Vertrauen zu Ihnen.